Erster, ich muss mich selbst loben. Das ist zwar nicht gut. Aber ich erzähle jetzt von Visionen vom Herrn. Zweiter, ich kenne einen Mann in Christus. Vor 14 Jahren kam er bis in den dritten Himmel. Gott weiß, ob er im Körper dort war. Dritter, ich weiß von diesem Mann. War er im Körper oder ohne Körper? Ich weiß es nicht. Nur Gott weiß es. Vierter, er kam in das Paradies. Dort hörte er Worte, die man nicht sagen kann. Kein Mensch darf sie wiederholen. Fünfter, über diesen Mann will ich stolz sein. Aber über mich selbst sage ich nur, ich bin schwach. Sechster, wenn ich mich lobe, bin ich kein Narr. Ich sage die Wahrheit. Aber ich sage nicht zu viel. Die Leute sollen nur sehen, was ich tue. Siebter, ich sah sehr große Dinge. Damit ich nicht stolz werde, gab Gott mir Schmerz. Ein Engel von Satan schlägt mich. So bleibe ich demütig. Achter, ich bat den Herrn dreimal darum. Er sollte diesen Schmerz von mir wegnehmen. Neunter, aber Gott sagte, meine Hilfe reicht für dich. Meine Kraft ist in der Schwachheit stark. Deshalb bin ich gerne schwach. Zehnter, ich freue mich über meine Schwäche und über Probleme. Ich leide für Christus. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Elfter, ich rede wie ein Narr. Ihr habt mich dazu gebracht. Ihr solltet mich loben. Ich bin nicht schlechter als die anderen Apostel. Zwölfter, ich habe bei euch wie ein Apostel gearbeitet. Ich hatte viel Geduld. Es gab Wunder und Zeichen durch Gottes Kraft. Dreizehnter, seid ihr schlechter als andere Gemeinden? Nur eine Sache war anders, ich wollte kein Geld von euch. Bitte verzeiht mir das Vierzehnte. Ich komme jetzt zum dritten Mal zu euch. Ich will euer Geld nicht. Ich will euch selbst Eltern sparen für ihre Kinder. Fünfzehnter, ich gebe gerne alles für euch. Ich gebe sogar mich selbst. Ich liebe euch sehr. Liebt ihr mich deshalb weniger? Sechzehnter, ich war keine Last für euch. Aber manche sagen, er war schlau. Er hat uns mit List gefangen. Siebzehnter, habe ich euch durch meine Freunde Geld weggenommen? Nein, das habe ich nicht getan. Achtzehnter, ich schickte Titus und einen anderen Bruder zu euch. Hat Titus euch Geld weggenommen? Nein. Wir arbeiten auf die gleiche Weise. Neunzehnter, denkt ihr, wir verteidigen uns nur? Nein, wir reden vor Gott für Christus. Alles ist für eure Hilfe da. Zwanzigster, ich habe Angst vor meinem Besuch. Vielleicht seid ihr nicht so, wie ich es wünsche. Vielleicht gibt es Streit, Neid und Zorn. Einundzwanzigster, vielleicht macht Gott mich traurig, wenn ich komme. Viele Leute haben früher gesündigt. Sie haben ihr böses Leben noch nicht geändert.